Der erste Aufsatz ist von Dirk Braunstein, Kulturindustrie is coming home. Da geht es einfach nochmal darum, wie die deutsche Kulturindustrie ist ja mehr oder weniger weltweites Phänomen, aber nichtsdestotrotz gibt es auch da nationale Ausprägungen. Der Aufsatz behandelt, wie die deutsche Kulturindustrie den 100. Geburtstag von Adorno 2003 versucht hat zu feiern und wie sie ihm dabei sozusagen aufs Grab gepinkelt hat. Der nächste Aufsatz ist von Simon Duckheim, Reklame für die Welt, wie sie ist, Kulturindustrie identifizierendes Denken. Das ist, das würde ich jetzt nicht nur aus Werbezwecken sagen, durchaus eine der besten Einführungen in die Kritik der Kulturindustrie, die ich überhaupt kenne. Dann gibt es einen Aufsatz von Magnus Klaue, vom Geschmack zur Idiosynkrasie. Da geht es um verschiedene Kategorien der ästhetischen Erfahrung, des ästhetischen Urteils bei Adorno, in Adornos ästhetischer Theorie. Der dann kommende Aufsatz ist von Isabel Klaasen, Verblendungsspektakel, Debord, Adorno und kein Ende der Kunst. Da geht es um was ganz Ähnliches wie das, was ich heute Abend versuchen möchte zu erzählen. Sprich um einen Vergleich zwischen einerseits der Kultur- und Gesellschaftskritik von Adorno und Guy Debord und andererseits, welche Schlussfolgerungen die beiden hinsichtlich der Kunst gezogen haben. Dann haben wir noch einen Aufsatz von Christoph Hesse, Film als Waffe. Das ist, würde ich sagen, im weiteren Sinne eine Geschichte des Films. Sehr schöner, sehr lesenswerter Artikel. Und abschließend konnten wir noch einen Aufsatz von Robert Hulot Kantor, das ist der amerikanische Adorno-Übersetzer, in deutscher Erstpublikation gewinnen. Land der Unähnlichkeit. So viel zu diesem sehr empfehlenswerten Buch, was wie gesagt hier auch gekauft werden kann. Der Vortrag heute Abend allerdings ist im Buch nicht zu finden, zumindest so nicht zu finden, und wird einerseits nochmal Adornos und Horkheimers Kritik der Kulturindustrie versuchen darzustellen. Das aber eher kurz, da in der Regel das Publikum eher mit der kritischen Theorie der Frankfurter vertraut ist, als mit der Spektakelkritik der situationistischen Internationalen. Deswegen würde ich mich etwas mehr auf die fokussieren. Wie ja bereits in der Ankündigung, die ja vielleicht der eine oder die andere gelesen hat, angekündigt wurde, haben in der Mitte des letzten Jahrhunderts sowohl Debord als auch Adorno das Voranschreiten der kapitalistischen Gesellschaft seit dem Erscheinen von Marx ins Kapital versucht auf den Begriff zu bringen, versucht dieses Voranschreiten zu kritisieren. Erstaunlich erscheint mir dabei, dass sie in der Kritik der Kulturindustrie bzw. des Spektakels sehr eng beieinander liegen. Da gehen die Ähnlichkeiten teilweise bis in die Wortwahl, aber aus dieser bestehenden Misere ziehen sie absolut entgegengesetzte Schlüsse. Deswegen würde ich versuchen, erst diese beiden Punkte darzustellen und am Ende eine These wagen, warum diese Schlüsse so entgegengesetzlich sind. Zur situationistischen Internationalen, zu deren Geschichte, kann ich leider im Prinzip gar nichts sagen, denn sonst würden wir heute Abend gar nicht mehr wegkommen. Deswegen nur ganz kurz vorher, die situationistische Internationale ist 1957 gegründet worden. Das war eine Vereinigung verschiedener Künstlergruppen, die sich explizit noch als Kunstavantgarde verstanden haben. Anfang der 60er kippt das dann ein bisschen. Anfang der 60er gehen die zu einer generellen Kritik der Kunst als solcher über, werden sozusagen mehr politisch, versuchen jetzt sehr offensiv nur noch die Weltrevolution voranzutreiben. Das Ganze kulminiert dann im Pariser Mai 68 oder im französischen Mai 68. Und 1972 wird die situationistische Internationale aufgelöst, nachdem Guy Debord schon fast alle Mitglieder ausgeschlossen hatte. Guy Debord war sozusagen, obwohl über 70 Personen in der SI beteiligt waren im Laufe des Bestehens, war Guy Debord immer der Kern der SI, das theoretische und auch praktische Haupt. Wen die Geschichte der situationistischen Internationalen weiter interessiert, den kann ich nur empfehlen, auf die Homepage www.magazinredaktion.tk zu gehen und sich dort den kurzen Lehrgang durch die Geschichte der situationistischen Internationalen durchzulesen. Dann käme ich jetzt zu meinem ersten Teil, Adornos und Horkheimers Kritik der Kulturindustrie. Im Wesentlichen werde ich hier nur versuchen, das Kulturindustriekapitel aus der Dialektik der Aufklärung nachzuerzählen. Und wie gesagt, wer da an einer umfassenden Einführung interessiert ist, dem sei Simons Beitrag aus dem sehr empfehlenswerten Buch ans Herz gelegt. Kultur heute schlicht alles mit Ähnlichkeit. Das scheint mir der zentrale Satz aus dem Kulturindustriekapitel zu sein. Kulturindustrie verdoppelt oder verdreifacht sogar das Prinzip der Identität. Film, Radio, Magazine machen heute ein System aus. Jede Sparte ist einstimmig in sich und alle sind es zusammen. Die Kulturindustrie ist also sowohl in sich stimmig, aber nicht unabhängig von der Gesellschaft um sie herum. Sie ist vielmehr sowohl das Produkt als auch die Produzentin des falschen Ganzen. Sie ist, wie Adorno und Horkheimer schreiben, ein Zirkel von Manipulation und rückwirkendem Bedürfnis, in dem sich die Einheit des Systems immer wieder zusammenschließt. Sie ist die falsche Identität von Allgemeinem und Besonderem, deren Gewalt in ihrer Einheit mit dem erzeugten Bedürfnis liegt. Zwar hat man innerhalb der Kulturindustrie durchaus eine Wahl, doch ist diese nur scheinbar, da die Optionen wesentlich gleich sind und sich auf den Unterschied zwischen einem Auto von Chrysler und General Motors reduzieren, einem Unterschied, von dem jedes Kind, das sich für den Unterschied begeistern könne, doch insgeheim schon wisse, dass er wesentlich Schein sei. Das ist ganz interessant, weil die Situationisten ein paar Jahre später von dem künstlichen Unterschied zweier Automobile schreiben werden. Unter spätkapitalistischen Bedingungen werde die gesamte Welt durch das Filter der Kulturindustrie geleitet, weswegen die Realität nur noch als Fortsetzung der Kulturindustrie erscheine. Adorno und Horkheimer nennen hier das Kino als besonders zentrales Moment. Das müsste man heute sicherlich in das Fernsehen übersetzen, vielleicht demnächst auch dem Internet zuschreiben. Aber diese Unterschiede sind gar nicht so groß, da die Mechanismen wesentlich gleich sind und gleich wirksam bleiben. Weil alle Erfahrung durch diesen Filter der Kulturindustrie geschieht, ist alles Erscheinende so gründlich gestempelt, dass nachgerade nichts mehr vorkommen kann, was nicht von vorne weg die Spur des Jargons trüge. Das heißt, Erkenntnis, um mal so ein hochtrabendes Wort zu benutzen, Erkenntnis wird hier stets auf nur Bekanntes reduziert und was unbekannt, was nicht identisch, was neu sein könnte, wird dadurch von vornherein abgeschnitten. Eine Folge von diesem Filter ist, dass es überhaupt nicht mehr zu einer Spannung zwischen Besonderem und Allgemeinem kommen kann. Sondern beide sind in einen Status trüber Identität untergegangen. Das Allgemeine kann das Besondere ersetzen und umgekehrt. Und eben weil das Allgemeine seine absolute Überlegenheit durchgesetzt hat, wird das Besondere dadurch deformiert. Das ist ein ganz interessanter Unterschied zwischen der Kulturindustrie und der Kunst, die vorher praktiziert wurde. Denn von der Romantik bis zum Expressionismus waren die Details immer auch ein Widerspruch gegen das Ganze. Genau hier konnte nämlich die Nicht-Identität illustriert werden. Die Kulturindustrie aber wird zur Reproduktion des Immergleichen. Die Maschine rotiert auf der gleichen Stelle. Denn nur der universale Sieg des Rhythmus von mechanischer Produktion und Reproduktion verheißt, dass nichts sich ändert, nichts herauskommt, was nicht passte. Die Totalität der Kulturindustrie besteht genau in solcher steten Wiederholung. Dabei zeugt sie ihre gesellschaftliche Macht weniger durch Ideologien, die sie durchaus zum Inhalt haben kann, als durch ihre Allgegenwartsstereotypen. Was die Kulturindustrie dabei immer wiederholt, sind nicht allein ihre eigenen Schemata, sondern diese bezieht sie aus dem Arbeitsprozess der Gesellschaft selbst. Es wird also auch an dieser Stelle deutlich, dass für Adorno und Horkheimer die Kulturindustrie nicht ein bloß selbstreferenzielles Überbauproblem ist, sondern Teil einer gesellschaftlichen Totalität. Und gerade weil sie ihren Rhythmus, ihre Schemata aus dieser Totalität bezieht, kann der Konsument nichts anderes mehr erfahren als die Nachbilder des Arbeitsvorgangs selbst, eine automatische Abfolge genormter Verrichtungen. Dabei kann die Kulturindustrie ihre Konsumenten nicht einmal befriedigen, sondern immerwährend betrügt sie sie um genau das, was sie ihnen verspricht. Es ist, als solle der Gast an der Menükarte sein Genügen finden. Gerade hier ist die Kulturindustrie radikal von der Kunst zu unterscheiden. Die Kunstwerke konnten natürlich auch keine Befriedigung gewähren. Sie bestanden nicht in sexueller Exhibition. Indem sie jedoch die Versagung als ein Negatives gestalteten, nahmen sie die Erniedrigung des Triebes gleichsam zurück und retteten das Versagte als Vermitteltes. Ästhetische Sublimierung bestehe gerade dahin, Erfüllung als Gebrochene darzustellen, die Verweigerung also nicht zu verschweigen, sondern auszugestalten. Die Kulturindustrie aber sublimiert nicht, sondern sie unterdrückt. Das heißt, sie stellt nicht die Verweigerung dar, sondern behauptet die Befriedigung, die sie zeitgleich nicht gewährt und natürlich auch gar nicht gewähren kann. Und das ist dann auch ein wichtiger Moment für die Kunstkritik oder die Kunstphilosophie von Adorno, die ästhetische Theorie sozusagen, auf die ich später nochmal kurz eingehen werde. Wie hat dann also der Konsument der Kulturindustrie auszusehen? Er darf nicht mal die Ahnung von einem möglichen Widerspruch oder gar Widerstand haben. Natürlich darf er die eine Fernsehserie der anderen vorziehen. Natürlich darf er Stefan Raab als Deppen verlachen, aber nur, wenn er stattdessen Harpe Kerkeling oder einen der anderen Klone sehen mag. Er darf sich alles wünschen, aber nur dann, wenn es von der Kulturindustrie erfüllbar ist. Er hat seine Bedürfnisse so einzurichten, dass er in ihnen selbst nur noch als ewiger Konsument, als Objekt der Kulturindustrie existiert. Nicht nur muss er mit dem Betrug als Befriedigung sich abfinden, sondern er darf nicht mal denken, dass anderes überhaupt nur möglich wäre. Kulturindustrie bietet als Paradies denselben Alltag immer wieder an. Kulturindustrie, widerspruchs- und widerstandslos, ist die Befreiung des Denkens von der Negation. Dabei ist für Adorno und Horkheimer durchaus fraglich, ob eine Identifikation mit dem Glück, also den Glücklichen auf der Leinwand, überhaupt stattfindet, da die Kulturindustrie die Menschen noch einmal aufs Exemplar reduziert und damit ihre Austauschbarkeit nur unterstreicht. Das würde ich so als kurze Skizze der Kulturindustrie stehen lassen. Und daraus mag vielleicht auch ersichtlich werden, warum der Sammelband die üblich gewordene Differenzierung zwischen verschiedenen Kulturwaren ablehnt, in diesen keine verschiedenen Freiheitspotenziale erkennen mag, sondern das große Verhängnis von verschiedenen Seiten durchaus prinzipiell zu kritisieren versucht. Wenn es soweit keine Fragen gibt, würde ich jetzt zur situationistischen Spektakel- und Kunstkritik übergehen. Um das marxische Denken zu retten, muss es fortwährend präzisiert und korrigiert, im Licht von 100 Jahren verstärkter Entfremdung und der Möglichkeit ihrer Aufhebung neu formuliert werden. Marx muss von denjenigen zweckentfremdet werden, die diesen geschichtlichen Weg weitergehen. Er hat es nicht nötig, schwachsinnig von denjenigen zitiert zu werden, die ihn tausendfach rekuperieren. Das ist ein programmatisches Zitat aus dem Text Gefesselte Worte der SI. Und rekuperieren heißt im Prinzip immer eine Kritik an der Gesellschaft wieder einzugemeinden. Also könnte man quasi sagen, die Sozialdemokratie ist die Rekuperation des kritischen Marxismus. Also das ist so ein klassisches Wort der SI. Genau diesen Versuch, den die SI startet, das 100-jährige Voranschreiten der Entfremdung auf den Begriff zu bringen, dieser Begriff ist der des Spektakels. Bevor ich jetzt einige Bestimmungen, die Guy Debord in der Gesellschaft des Spektakels, also im zentralen Buch von ihm, gibt, wiedergebe, möchte ich noch erstmal eine Definition geben, die er selbst 20 Jahre später gibt, denn ich glaube, die ist ein bisschen klarer. In den Kommentaren zur Gesellschaft des Spektakels, seiner letzten theoretischen Schrift von 1988, schreibt er: Das moderne Spektakel ist die Selbstherrschaft der zu einem Status unverantwortlicher Souveränität gelangten Warenwirtschaft und die Gesamtheit der Techniken, die mit dieser Herrschaft einhergehen. Da einen kleinen Einschub, also schon da dürfte eigentlich klar werden, dass das, was auch zur Zeit wieder Mode ist, nämlich den Begriff des Spektakels nur für Oberflächenphänomene der Gesellschaft zu benutzen, beispielsweise die Allgegenwart von Medien oder dergleichen, was besonders bei Medienwissenschaftlern und anderen akademischen Deppen beliebt ist, dass genau das der Spektakelbegriff nicht ausmacht, sondern der Spektakelbegriff bezieht sich auf die Gesellschaft als Ganzes. In der Gesellschaft des Spektakels von 1967 bestimmt Debord das Spektakel als das sich seit den 1920ern herausgebildete Gewand des modernen Kapitalismus, als einen Moment im Entwicklungsprozess der Warenproduktion. Die Klassengesellschaft sei spektakulär geworden, insofern die Wirtschaft die Menschen gänzlich unterjocht. Seitdem ist die Gesellschaft nicht zufällig oder oberflächlich spektakulär, sondern sie ist zutiefst spektakularistisch. Die Ware hat sich zur Totalität entfaltet. Das Prinzip des Warenfetischismus, das heißt die Beherrschung der Gesellschaft durch sinnlich-übersinnliche Dinge, ist es, das sich absolut im Spektakel vollendet. Sinnlich-übersinnliche Dinge, das ist eine Umschreibung für die Ware, die Marx im Kapital benutzt, weil ja die Ware auf der einen Seite sinnlich ist, insofern sie gebrauchswert ist, also einfach die nützliche Seite des Produkts, dass ich ein Bier trinken kann, und sie ist übersinnlich, insofern sie gesellschaftliche Natur ist, also den Tauschwert auch hat. Der ist ja nicht sinnlich zu fassen. Das Spektakel ist also der Moment, in welchem die Ware zur völligen Beschlagnahme des gesellschaftlichen Lebens gelangt. Das Verhältnis zur Ware ist nicht nur sichtbar, sondern man sieht nichts anderes mehr. Die Welt, die man sieht, ist die Welt der Ware. Alles, was einmal unmittelbar erlebt wurde, ist in eine Vorstellung entwichen. So wird die sinnliche Welt durch eine über ihr schwebende Auswahl von Bildern ersetzt, welche sich zugleich als das Sinnliche schlechthin hat anerkennen lassen. Mit dem Siegeszug des Spektakels setzt sich die Ideologie als Realität. Jede individuelle Wirklichkeit ist gesellschaftlich geworden, direkt von der gesellschaftlichen Macht abhängig und von ihr geformt. Die Einzelnen machen dadurch keine Erfahrung mehr, sie erleben keine Ereignisse mehr, sondern jegliche Wahrnehmung wird ihnen vom Spektakel, naja, irgendwo zwischen vorgegaukelt und präformiert. Kein Muster menschlichen Verhaltens hat eine echte Aktualität im Alltäglichen behalten. Die Gesellschaft zielt darauf hin, die Leute zu isolieren, zu isolierten Konsumenten zu zerstreuen. So ist das alltägliche Leben Privatleben, das Gebiet der Trennung und des Spektakels. Debord geht daher, das allerdings in einem Text, den er vorher mal geschrieben hat, Debord geht daher so weit, diese Ebene des alltäglichen Lebens einen kolonisierten Sektor zu nennen. Auch in ihrer Freizeit sind die Leute der Kommunikation und der Selbstverwirklichung so weit beraubt worden, wie es überhaupt nur möglich ist. Man sollte sagen, der Möglichkeit, persönlich ihre eigene Geschichte zu machen. Die durch das Spektakel prinzipiell geforderte Haltung ist genau diese passive Hinnahme, die das Spektakel schon durch seinen Schein, unwiderlegbar zu erscheinen, durch sein Monopol auf Wahrnehmung faktisch erwirkt hat. In der spektakulären Welt müssen die Gesten der Sklaverei und der kapitalistischen Produktion jeden Tag wiederholt werden. Das Spektakel organisiert für den Sektor der Freizeit massiv trostlose Pseudospiele der Nichtbeteiligung, in denen der Einzelne auf einen Zuschauer reduziert wird. Und das, wobei ich glaube, damals EMs noch gar nicht so groß im Fernsehen kam, wie es heute ist. Je mehr der Konsument zuschaut, umso weniger lebt er. Je mehr er sich in den herrschenden Bildern des Bedürfnisses wiederzuerkennen akzeptiert, umso weniger versteht er seine eigene Existenz und seine eigene Begierde. Noch eine Bemerkung von Guy Debord, nämlich seine Beobachtung vom tendenziellen Fall der Gebrauchswerte, das heißt vom Verlust der Qualität der einstmals nützlichen Dinge. Im entfalteten Spektakel würde der Fälschung kein Original mehr gegenüberstehen. Das muss man sich also so vorstellen, als wenn wir die Mona Lisa kopieren würden, könnten wir da keine blonden Haare malen, weil jeder weiß, dass sie dunkle hat. Wir könnten also diese blonde Mona Lisa niemals als das Original ausgeben. Wenn aber niemand mehr eine Ahnung davon hat, wie die Mona Lisa einmal aussah, dann kann auch diese Fälschung als Original durchgehen. Für Debord ist klar, dass auch bevor das der Fall war, und diesen Wechsel markiert er so um 1970 herum, für ihn ist klar, dass auch vorher die Welt kein Paradies war, wo die Dinge alle nützlich und Töfte waren. Aber er hält fest, dass zum Beispiel in verschiedenen Ländern verschiedene Lebensmittel sehr gut waren, andere dafür aber schlecht waren. Also er führt zum Beispiel an, dass man in Frankreich kein gutes Bier bekommen hat, dafür aber hervorragende Weine und sehr gutes Geflügelfleisch. Heute aber ist alles, und das von der EU inzwischen garantiert, der gleiche Mozzarella, auch wenn er nirgends mehr wie Mozzarella schmeckt. Wen das weiter interessiert, da gibt es einen ganz guten Artikel von Guy Debord, aus den 80ern glaube ich, der heißt Appetitzügler. Und den findet man in den ausgewählten Briefen von Guy Debord, die seit letztem Jahr in der Edition Tiamat, wie gesagt nur als ausgewählte Ausgabe, nicht als achtbändige französische Original, jetzt auch auf Deutsch vorliegen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Man könnte jetzt leicht der Meinung sein, dass die Spektakelkritik, die ich gerade vorgestellt habe, sich nur auf die westliche Welt, den freien Westen beziehen würde. Das sieht Guy Debord allerdings radikal anders, sondern für ihn waren der Westen und der Osten wesentlich gleich und die Gegensätze zwischen den Blöcken lediglich spektakuläre Gegensätze zweier konkurrierender, aber letztlich solidarischer Spektakel. Den Stalinismus bestimmten die Situationisten als das konzentrierte Spektakel. Und unter Stalinismus verstanden die nicht nur das russische Herrschaftssystem, sondern genauso gut das in China, Vietnam, Kuba und den ganzen anderen realsozialistischen Staaten. Dieses konzentrierte Spektakel sei das Spektakel der bürokratischen Gewalt und sei lediglich die Pseudonegation der freien Marktwirtschaft. Die freie Marktwirtschaft wird als das diffuse Spektakel benannt. Wesentlich seien sich beide gleich, was durchaus vielleicht ganz einfach einzusehen ist, da ja beide Spektakel auf Lohnarbeit, also auf der Verfügungsgewalt über fremde Arbeitskraft beruhen und beide mit Warenproduktion einhergehen. Für das diffuse Spektakel ist die Pseudo-Wahlfreiheit sehr wichtig, also ganz ähnlich wie bei der kritischen Theorie. Das ist der große Unterschied zum konzentrierten Spektakel. Denn in diesem musste die Pseudowahl entfallen. Einerseits, weil die Ökonomie einfach ärmlicher war, weil man keine 50 Sorten Waschmittel herstellen konnte. Andererseits aber kann die Diktatur der bürokratischen Wirtschaft den ausgebeuteten Massen keine nennenswerte Wahlfreiheit lassen, denn sie, also die bürokratische Wirtschaft, hat alles selbst wählen müssen. Und jede andere äußere Wahl, ob sie nun die Ernährung oder die Musik betrifft, ist deshalb bereits die Wahl ihrer vollständigen Zerstörung. Statt einer Pseudowahl bietet das konzentrierte Spektakuläre direkt die Polizei. Wo das konzentriert Spektakuläre herrscht, da herrscht auch die Polizei. Jetzt würde ich zu dem Kunst- und Kulturteil überleiten. Historisch war die Kultur in der nach Klassen gespaltenen Gesellschaft, die aber bereits den Mythos hinter sich gelassen hatten, die allgemeine Sphäre der Erkenntnis und der Vorstellung des Erlebten. Mit anderen Worten der Ort, an dem die Verallgemeinerung des Getrennten gesucht wurde, also der Sinn der Gesellschaft sozusagen gesucht, vorgestellt und meistens auch gefunden wurde. Der Mythos auf noch früherer Stufe war mit der Gesellschaft unmittelbar identisch. Die Kultur aber war schon ein wenig abhängig von der Gesellschaft, auch wenn sie letztlich wieder in die Abhängigkeit geriet. Das Prinzip der Kultur, ihre Entwicklung, war der Kampf zwischen Tradition und Neuerung. Die Kultur wurde sich darin eines Tages ihrer Totalität bewusst und zielte demnach auf die Aufhängung der Trennung. Dies war mit dem Bewusstsein verbunden, oder sagen wir mal mit der Selbsterkenntnis verbunden, dass es keinen Gott gibt, dass Gott tot ist. Wie die Philosophie musste aber auch die Kultur an dieser Stelle als autonome Disziplin zusammenbrechen. Denn da, wo sie auf die Gesellschaft, also auf die Totalität der Gesellschaft abzielt, ist sie nicht mehr als autonome Disziplin denkbar, denn dann wäre sie ja immer nur ein Teil davon. Also es ist wirklich wie bei der Philosophie, die ja auch an einem gewissen Punkt zu ihrem Ende dadurch kommt, dass die Welt nicht mehr nur verschieden interpretiert werden soll, sondern die Philosophie praktisch werden muss, indem man die Welt ändert. Die Geschichte der modernen Kunst beginnt im Wesentlichen mit dem Barock. Das ist so 1575 bis 1770, sagt zumindest Wikipedia. Der Barock reflektiert den Verlust des mittelalterlichen Zentrums der Welt. Sowohl die Ordnung des Kosmos hat sich geändert, also man hatte ja inzwischen erkannt, dass nicht die Sonne um die Erde sich dreht, als auch die Einheit des Christentums oder zumindest des westeuropäischen Christentums verloren ging und damit auch das einige Kaiserreich verloren ging. Der Barock war die Kunst der Vergänglichkeit und der Veränderung. Sie wählte das Leben gegen die Ewigkeit. Vielleicht kennt man ja aus dem Kunstunterricht noch die Stillleben mit den ganzen Vanitas-Motiven. Das sind diese verschimmelten Äpfel und dass da überall Totenköpfe sind. Das deutet ja genau auf dieses geschichtliche Bewusstsein hin, zu wissen, man ist nicht für ewig auf der Welt. Gerade bei den ganzen Pestfällen wusste man nie, wie lange man noch zu leben hat. Und deswegen ging es im Barock darum, die kurze Zeit, die uns auf Erden bleibt, zu genießen. Dieses Bewusstsein von Geschichtlichkeit ist für die Situationisten zentral an Kunst. Von der Romantik bis zum Kubismus schlossen sich die modernen Kunstströmungen wieder relativ eng an den Barock an, wobei sie aber eine immer stärker individualisierte Kunst der Negation hervorbrachten. Im Spätkapitalismus nun ist, wenn man den Situationisten folgt, die Kulturgeschichte an ihr Ende gekommen. Und dies äußere sich durch zwei entgegengesetzte Seiten. Das wäre einerseits die Aufhebung der Kunst in der totalen Geschichte und das wäre andererseits die Aufrechterhaltung der Kunst als toter Gegenstand in der spektakulären Kontemplation. Die Aufhebung der Kunst will die Kritik der gesamten Gesellschaft, die zweite will die Klassenherrschaft aufrechterhalten. Die zweite führt zum sogenannten spektakulären Konsum. Hier geht es darum, die Versöhnung mit dem herrschenden Zustand der Dinge zur Schau zu tragen. Hier geht es darum, in der Kultur die Geschichte zur Vergessenheit zu bringen. Und deswegen bringt diese Kultur auch nur noch Pseudo-Erneuerungen hervor. Nicht uninteressant dabei ist, dass diese Kultur auch eine direkte Rolle für die Ökonomie übernommen hat, die über deren Rechtfertigung hinausgeht. Sie ist inzwischen zur Starware geworden, das heißt zur maßgeblichen Industrie, zur treibenden Rolle in der Wirtschaftsentwicklung. Ganz so, wie es im 19. Jahrhundert die Eisenbahnen waren und wie es im Früh- oder Mitte des 20. Jahrhunderts das Automobil war. Bereits 1966 wurden 30% des amerikanischen Nationalprodukts über kulturindustrielle Produkte erwirtschaftet. Heute ist es noch mehr. Wenn die unabhängig gewordene Kunst ihre Welt in leuchtenden Farben malt, ist ein Moment des Lebens alt geworden und mit leuchtenden Farben lässt er sich nicht verjüngen, sondern nur in der Erinnerung wachrufen. Die Größe der Kunst beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung des Lebens zu erscheinen. Diese Forderung danach wird von dem ersteren Ende der Kulturgeschichte, also dem Revolutionären, ausgedrückt. Je avancierter deren Forderungen sind, je grandioser sie sind, umso mehr liegt allerdings deren Verwirklichung außerhalb der Kunst. Die Kunst kann damit nur noch Avantgarde sein und damit ist sie nicht oder zumindest nicht für Dauer. Als historische Formen davon sind für Debord besonders Dada und Surrealismus wichtig. Beide kennzeichnen für ihn das Ende der modernen Kunst und beide sind Zeitgenossen der letzten revolutionären oder des letzten großen revolutionär-proletarischen Angriffs auf die bestehende Welt. Das, die einen im Deutschen Bürgerkrieg mit Dada und der Surrealismus ist ja relativ zeitgleich mit dem Spanischen Bürgerkrieg. Sie sind dies allerdings ein wenig unbewusst, schreibt er, weil der Ansturm scheiterte und deswegen mussten sie sich auch auf dem Feld der Kunst begnügen. Obwohl beide miteinander verknüpft waren, standen sie auch widersprüchlich zueinander, weil sie beide einseitig waren. Der Dadaismus wollte die Kunst aufheben, ohne sie zu verwirklichen. Der Surrealismus wollte die Kunst verwirklichen, ohne sie aufzuheben. Das heißt, Dada hat sich ja mit einer, wenn man so sagen darf, relativ plumpen Negation der Kunst versucht. Also wenn man zum Beispiel an diese ganzen Lautgedichte denkt, die ja nur ein Ende der Sprache proklamieren, wohingegen die Surrealisten weiter pinseln und andere Kunst treiben wollten. Die Situationisten nun wollen beides zusammendenken. Sie erkennen beides als die unzertrennlichen Aspekte ein und derselben Überwindung der Kunst. Es geht darum, die Gemeinsamkeit des Dialogs und des Spiels mit der Zeit, die von dem poetisch-künstlerischen Werk nur vorgestellt werden konnte, auch tatsächlich zu besitzen. Und damit kommen wir zum Kern des Vortrags, der situationistischen Aufhebung der Kunst oder der zumindest angepeilten, intendierten Aufhebung der Kunst. Aufhebung ist dabei natürlich ein Terminus, der sich auf Hegel bezieht, der in der dialektischen Bewegung der Aufhebung drei Momente ausmachte. Das ist das Negieren von einem Gegenstand, es ist zeitgleich aber auch dessen Bewahrung und dessen Aufhebung auf einer höheren Stufenleiter. Und diese Aufhebung der Kunst haben die Situationisten von einer Revolution, also von einer sozialen Revolution erwartet, die in eine eigene Sphäre gebannte und verbannte ästhetische Qualität der Kunst in die wirkliche Welt zurücknehmen sollte, die Poesie mit dem Leben versöhnen sollte, das utopische Potenzial der Kunst also in alltägliche Lebenspraxis überführen sollte. In dieser Aufhebung der Kunst erblicken die Situationisten ihr qualitativ Neues, nichts weniger als die Nordwestpassage der proletarischen Revolution. Also die Nordwestpassage, ist das bekannt, was das man da drunter versteht? Das ist so eine Schiffsroute, die man jahrhundertelang über Kanada gesucht hat, weil man damit viel Zeit spart, wenn man zwischen der amerikanischen Ostküste und China zum Beispiel hin und her schippert, weil man dann nicht um Südamerika rum muss. Die ist übrigens inzwischen freigetaut, also insofern hat der Klimawandel zumindest schon mal eine Passage ermöglicht. Und diese Aufgabe der Aufhebung der Kunst sehen die Situationisten nicht bei Künstlern, bei keiner neuen Avantgarde, sei sie künstlerisch oder politisch, sondern diese Aufhebung der Kunst konnte nur die Sache der Arbeiter selbst sein. Das Proletariat, das im 19. Jahrhundert zum Erben der Philosophie wurde, ist heute auch noch zum Erben der modernen Kunst und der ersten bewussten Kritik des alltäglichen Lebens geworden. Es kann sich nicht abschaffen, ohne zugleich die Kunst und die Philosophie zu verwirklichen. Und folglich kann das Proletariat die Kunst auch nicht verwirklichen, ohne die soziale Revolution durchzuführen. Die Situationisten wehrten sich dabei gegen eine bloß soziologische Definition des Proletariats, also als Klasse der Lohnabhängigen, sondern sie wollten es geschichtlich verstehen, was aber nicht heißt, dass sie es versuchten zu historisieren, ja damals im 19. und vielleicht im frühen 20. Jahrhundert, sondern dass sie es als die Klasse des historischen Bewusstseins sahen und versuchten, das Proletariat durch das zu begreifen, was es tun kann und was es wollen, können, muss, nämlich die Weltrevolution. Das ist, würde ich sagen, ein revolutionstheoretischer Begriff des Proletariats, der durchaus mit einem Wort des alten Marx übereinstimmt, der mal geschrieben hat, die Arbeiterklasse ist revolutionär oder sie ist gar nichts. Im Spektakel konstatierte die Situationistische Internationale, im Spektakel konnte das Wort revolutionär so weit entschärft werden, dass es in der Werbung die kleinsten Veränderungen der ständig modifizierten Warenproduktion bezeichnet, weil die Möglichkeit einer wünschenswerten, zentralen Veränderung nirgends mehr ausgedrückt werden. Die SI beharrte nicht nur auf dieser Möglichkeit und der Notwendigkeit des revolutionären Umsturzes alles Bestehenden, sondern sie wollte auch dazu beitragen, die Begierden nach einem solchen Umsturz mit zu entfachen und bewusst zu machen. Die Revolution, die die Situationisten antizipierten, sollte, um das nochmal deutlich zu sagen, keine bloß kulturelle sein, sondern eine soziale Revolution. Eine Revolution, deren Anwendungsbereich jedoch sofort breiter gefasst werden muss als bei allen vorherigen Versuchen. Dies bedeute, dass sie einerseits die Relikte der spezialisierten künstlerischen Verhaltensweisen ebenso ablehnten wie die spezialisierte Politik. Dies bedeutete andererseits aber auch einen Übergang von einer Theorie der begrenzten permanenten Revolution, wie Trotzki sie formulierte, zur Theorie der generalisierten permanenten Revolution. Also mit solchen Entwendungen spielen die Situationisten sehr gerne, das ist vielleicht auch vorher schon aufgefallen. Diese Revolution, die Zerstörung der Maschinen des erlaubten Konsums, sollte das gesamte Leben ergreifen. Zusammen mit der Ausbeutung des Menschen müssen auch die Leidenschaften, die Kompensation und die Gewohnheiten sterben, die Produkte der Ausbeutung waren. So verstanden kann die Revolution nur bestimmt werden als ein großes Fest. Das Proletariat, das sich selbst verneint, findet sein Ende in der kollektiven Konstruktion des alltäglichen Lebens. An die Stelle von Herrschaft und Zwang würde die Weltrevolution das allgemeine Spiel, die freie Konstruktion aller Aspekte des Lebens setzen. In linkskommunistischer Tradition erkannten die Situationisten in den Räten die adäquate Organisation der proletarischen Revolution und der kommunistischen Gesellschaft selber, nämlich die einzige Form der antistaatlichen Diktatur des Proletariats. Der Rat will die Form der praktischen Vereinheitlichung des Proletariats sein, die sich selbst die materiellen und geistigen Mittel zur Veränderung aller bestehenden Verhältnisse geben und die souverän ihre Geschichte machen. Die Räte werden so begriffen als der Hebel, der zusammen mit der totalen Negation der spektakulären Warengesellschaft als Stützpunkt dient, um die bestehende Welt aufzuheben. Dieses Bewusstsein sollten die Arbeiter aus der Praxis der Räte selbst schöpfen, die dann ja ihre eigene Praxis wäre. Die Kohärenz verlangt, schreiben die Situs weiter, die Kohärenz verlangt, dass die Lähmung und Zerstörung aller Regierungsformen sich nicht vom Aufbau der Räte unterscheidet. Dabei sind die Arbeiterräte ein zugleich negatives und positives Projekt. Positiv als Grundelement einer einheitlichen, industriellen und leidenschaftlichen Gesellschaft, negativ als der Antistaat. Und auch das ist eine Überlegung, die man schon bei den Rätekommunisten der 20er findet, dass die Räte zeitgleich die bestehende Gesellschaft zerstören müssen und die neue aufbauen müssen. Um die Totalität der Rätemacht herzustellen, müssen die Räte danach streben, alle von ihnen getrennte Macht auszustalten, sonst können sie nicht siegen. Sie können keine Institution, keine Partei oder dergleichen über sich dulden, denn die Räte sind die einzige Macht oder sie sind nichts. Erkennen sie aber eine andere Macht an oder dulden sie auch nur, haben sie schon verloren. Nicht am Ende, sondern bereits am Anfang der Revolution findet der Sieg der Räte statt. Ebenso können die Räte keine räumliche Eingrenzung akzeptieren, sondern streben notwendig nach ihrer geografischen Ausweitung. Gemäß ihres eigenen Maßstabes ist die situationistische Internationale vollkommen gescheitert. Man könne auf keine andere Weise dialektisch beweisen, dass man recht hat, als dass man sich im Moment der dialektischen Vernunft selbst manifestiert, hieß es in ihrer Auflösungserklärung. Dies vermochte die situationistische Internationale nicht. Meines Erachtens konnte sie es nur hoffen, weil sie den Begriff ihrer Epoche gänzlich verfehlte, das heißt diese radikal überschätzte. Die Situationisten sahen sich stets kurz vor der Revolution, am Mitte oder Ende der 1960er sahen sie diese auch ausbrechen. Das würde ich allerdings behaupten, nicht ganz grundlos. Hatten noch im Mai 68, ich glaube 10 Millionen französische Arbeiterinnen gezeigt, wie leicht man einen Staat leben kann. Und die Situationisten bezogen sich, wenn sie sich auf 68 bezogen haben, auch weniger auf irgendwelche Studenten- oder Jugendproteste. Diese waren ihnen eigentlich immer nur ein Vorläufer für wirklich kommende Konflikte. Wichtiger noch als der Mai 68er und in Deutschland mindestens inzwischen praktisch vergessen, vielleicht aber auch niemals so bekannt, wichtiger waren ihnen der italienische Bürgerkrieg der 1970er und die aufbrechenden sozialen Kriege am Ende der Faschismen in Spanien und Portugal sowie die Unruhen in Polen der 1980er. Auch das lässt sich übrigens an den ausgewählten Briefen von Guy Debord, für die ich hier nochmals Werbung machen möchte, sehr schön nachvollziehen, weil da einfach sehr viele Briefe sind, wo er mit Genossen aus den jeweiligen Ländern korrespondiert, Ratschläge gibt, seine Einschätzung der Situation kundtut. In diesen Konflikten erkannte de Boer überall unkontrollierbare Arbeiter am Werk, die die Lohnarbeit offensiv ablehnten, die in Räten operierten und allein dadurch schon den Staat praktisch kritisierten und die nicht zufällig immer direkt in Konfrontation mit einerseits der Polizei und andererseits den Stalinisten gerieten. Natürlich waren das nur Minderheiten, allerdings keine linken Grüppchen, so wie man das heute kennt, sondern Minderheiten, die nach Tausenden und Abertausenden Arbeitern zählten. So schien sich doch zumindest die Möglichkeit zu einer Radikalisierung zu hoffen, zumal die alte Welt auch ziemlich am Ende erschien. Allein all diese Revolten unterlagen und es folgten nicht nur keine neuen, sondern nicht einmal mehr radikale Splittergruppen, die es ernst mit dem Ende der bestehenden Verhältnisse meinten, waren zu entdecken. Damit scheiterte die Aufhebung der Kunst und in den 1980ern sah de Boer schlussendlich die Welt so düster wie der Western-Philosoph Theodor W. Adorno schon 50 Jahre zuvor. Dann würde ich sagen, können wir jetzt zu der Frage kommen, warum de Boer so lange brauchte, um Adornos Einschätzung zu teilen. Und da wäre meine These, dass dadurch, dass die beiden aus einem gänzlich anderen Erfahrungsraum kamen, die beiden noch einen anderen Erwartungshorizont hatten. Also das ist so ein Modell, was man so unter Historikern und Geschichtsphilosophen anwendet, dass der Erfahrungsraum ist halt so die Erfahrung, die man macht und daraus leiten sich dann bestimmte Erwartungen für die Zukunft ab. Also zu den historischen Erfahrungen, die die beiden gemacht haben. Adornos Biografie könnte relativ bekannt sein. Der 1903 in Frankfurt geborene Halbjude, also Halbjude natürlich in Anführungsstrichen, weil das ja ein Nazi-Begriff ist, der 1903 in Frankfurt geborene Halbjude war bereits in der Grundschule mit antisemitischen Anfeindungen seiner Mitschüler konfrontiert und musste schließlich um die halbe Welt flüchten, um nicht von den Deutschen ermordet zu werden. Wobei er sich allerdings auch im amerikanischen Exil nie gänzlich sicher wähnte. Zu sehr wuchs der Antisemitismus in den USA ebenfalls während des Zweiten Weltkriegs an. Auch nach der Niederlage Nazi-Deutschlands noch suchten Adorno, der zufällig entrann und rechtens hätte umgebracht werden müssen, wie er einmal bemerkte. Auch nach der Niederlage Nazi-Deutschlands noch suchten ihn Albträume heim. Er habe nicht überlebt, sondern er sei 1944 vergast worden. Seine Existenz danach führe er nur noch in der Einbildung eines vor 20 Jahren Ermordeten. Für Adorno und seine Philosophie waren die Erfahrungen der Shoah, also Erfahrungen der Shoah ist auch ein Euphemismus, aber für seine Philosophie war halt die Reflexion der Shoah und die Gewaltförmigkeit des Spätkapitalismus zentral. Adorno konnte sich keinen Täuschungen hingeben, dass seine kritische Theorie eine Massenbasis habe oder in naher Zukunft die Massen ergreifen könne. Daraus wird dann, denke ich, auch seine Haltung zur Kunst verständlich, denn in ihr erblickte er die letzte Möglichkeit, überhaupt noch Kritik zu üben, das heißt auf die ausstehende Versöhnung hinzuweisen, das Nicht-Identische nicht zu verdecken, ein utopisches Moment überhaupt noch festhalten zu können. Darum war ihm dann auch der Gedanke an ein Ende der Kunst ein stetes Gräuel. Für de Boer, Jahrgang 1931, waren ganz andere historische Erfahrungen prägend. Und die Shoah spielten in seinem Oeuvre keine Rolle. Bis er in den 1980ern jede wünschenswerte Veränderung der Gesellschaft doppelt und dreifach verstellt sah, erblickte er überall das beginnende Zusammenpurzeln des Ladens. Der Aufstand gegen die Welt der Ware habe im zweiten proletarischen Ansturm begonnen. Also das ist so eine Einteilung, der erste proletarische Ansturm wäre von 1845, das heißt mit dem Bund der Kommunisten, losgegangen und hätte bis in den Mai 1936 in Barcelona gedauert, als die Stalinisten den anarchistischen Aufstand niedergeschossen haben. Und der zweite proletarische Ansturm, das wäre halt nun die Bewegung, die in den 60ern mit dem Mai 68 oder mit dem Skandal von Straßburg startet. Dieser Aufstand habe nun begonnen und auch wenn der Sieg der Revolution keineswegs sicher sei und die heute Lebenden dessen Ende nicht miterleben würden, wäre zumindest dessen Ausbruch eindeutig. Die Frage ist nun, woher de Boer diese historische Perspektive bezog. Im Panegyrikus, seiner sehr lesenswerten Autobiografie von 89, schreibt er, er sei mit noch nicht 20 Jahren nach Paris gekommen und dort in ein verlockendes Milieu von Abbruchunternehmern geraten. Dieses habe sich damals noch gründlicher als seine Vorgänger der zwei oder drei Generationen davor mit den gefährlichen Klassen beschäftigt. In dem verrufenen Viertel, in das es meine Jugend zog, schienen sich alle Anzeichen eines unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruchs des gesamten Zivilisationsgebäudes miteinander verabredet zu haben. Hier fanden sich stets Leute, die nur negativ definiert werden konnten. Tagediebe und ehemalige Söldner, Kriminelle und Säufer. Die übrigen, die um 5 oder 6 Jahre jünger waren, waren auf direktem Weg hierher gekommen, weil sich wie alle anderen Werte auch der Wert der Familie aufzulösen begonnen hatte. Keine überkommene Lehre mäßigte das Verhalten auch nur eines einzigen von ihnen, noch vermochten sie ihren Existenzen irgendein illusorisches Ziel vorzuspielen. In diesem Milieu der verruchten Pariser Viertel, in dem sich die Lettristen Anfang der 1950er herumtreiben ließen und tranken, schien sich die Gesellschaft bereits aufzulösen, beziehungsweise schien sich die Gesellschaft insgesamt aufzulösen, und hier war der Verfall nur schon zur Kenntlichkeit fortgeschritten. In dieser Situation machte es keinen Sinn mehr, Kunst herzustellen, die als Kultur, als Unterhaltung letztlich nur dem Status quo hätte dienen können. Um Kunst zu machen, ist es recht spät, schrieben sie deswegen in ihrer Zeitschrift Potlatch bereits 56. Sondern in dieser Situation galt es der Bohr und Genossen, auf den erwarteten Zusammenstoß zu hoffen und ihm beschleunigen zu helfen. Und aus dieser Gemengelage wird, denke ich, durchaus klar, warum de Boers historische Perspektive so aussah, dass für ihn der Sieg der autonomen Wirtschaft zugleich ihr Untergang sein musste. Und ebenfalls verständlich, warum er noch am Ende seines letzten Films, In Girum Imus Noctet Consumimo Igni von 1978, folgendermaßen Marx zitiert. Es war bereits die Morgendämmerung dieses ermüdenden Tages, den wir zu Ende gehen sehen, als der junge Marx an Ruge schrieb: Sie werden nicht sagen, ich hielte die Gegenwart für zu hoch, und wenn ich dennoch nicht an ihr verzweifle, so ist es nur ihre eigene verzweifelte Lage, die mich mit Hoffnung erfüllt.